Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Zum Lindenhof übergeben, FSJ in der Kita in Wietzen und Präsidentenwechsel beim Lions Club Nienburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Planungen für einen Dorfladen sowie ein Dorfgemeinschaftshaus in Lindsburg laufen auf Hochtouren. Lutz Oehlschläger, der ehemalige Eigentümer der Gaststätte zum Lindenhof, übergab das Gebäude nun an Bürgermeister Jürgen Leseberg. In seiner Ansprache am Samstag wies Leseberg darauf hin, dass inzwischen Gespräche mit dem Architektenbüro Lindener Baukontor aus Hannover geführt wurden und die Planungen begonnen haben. Voraussichtlich Ende dieses Jahres sollen diese bereits abgeschlossen werden. Anfang 2017 stehen die Sanierungsarbeiten des Dorfladens sowie des Dorfgemeinschaftshauses an. Im Herbst des kommenden Jahres soll dann der Startschuss für die Eröffnung beider Einrichtungen fallen. Die Kindertagesstätte St. Gangolf in Wietzen und die Kirchengemeinde Markloe suchen zum 1. August einen neuen FSJler oder eine FSJlerin. Für Lea Schmidt geht ihr derzeitiges freiwilliges soziales Jahr in der Kita zu Ende. Ihr hat das Jahr sehr gefallen und sie kann ein FSJ nur empfehlen, da der Arbeitsablauf in Wietzen und Markloe etwas ganz Besonderes ist. Also das FSJ ist ja 25 Stunden im Kindergarten in Wietzen, in der St. Gangolf, in dem Naturkindergarten ist das, und 13,5 Stunden in Markloe in der Kirchengemeinde. Und das letztendlich ganz viel darunter. In der Kita ist es natürlich so, dass ich so ganz viel Arbeit mit Kindern drin habe und halt alle Aufgaben mache, die so die jetzt hier auch. Das kommt von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bis hin zu helfen von den Kindern, den Tagesablauf zu machen, den bei ganz, also bei allen Alltagssituationen, sage ich mal, einfach so zu helfen. Und in der Kirchengemeinde ist es natürlich ganz anders. Da arbeite ich auch mit Kindern, oder aber auch mit Jugendlichen. Habe aber auch beim Begegnungscafé geholfen und eigentlich alles, was so unter Kinder- und Jugendarbeit fehlt. Da war noch die Kinderbibelwoche, die wir auch gemacht haben und all sowas. Der Lions Club Nienburg hat den traditionellen Präsidentenwechsel bewältigt. Dabei ließ zunächst der scheidende Präsident Bernd Bargemann ein ganz besonderes Clubjahr Revue passieren. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens überreichte der Nienburger Service Club an die Stadt Nienburg 5 Säulen. Diese stehen für die jeweiligen Partnerstädte Nienburg-Saale, Vitebs, Dendermonde, Bartosice und Las Cruces. Als designierter neuer Präsident ergriff Christian Rumpeltin das Wort und dankte seinem Vorgänger für die souveräne Führung des Clubs im Jubiläumsjahr, gleichwohl aber auch besonders seiner Frau Christiane. Neben dem Hinweis bereits fest etablierter Termine stellte Christian Rumpeltin auch sein Motto vor: Mit Freunden helfen, wo Not ist. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.